Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn man heute im Supermarkt noch schnell nach einem günstigen Stück Käse greift, dann denkt man eher nicht drüber nach, dass das ein wirklich anspruchsvolles, kompliziertes und auch geschichtsträchtiges Produkt ist. Eine der traditionsreichsten Käseregionen ist das Allgäu. Das Allgäu des 17., 18. Jahrhunderts hat wenig Ähnlichkeit mit der saftig-grünen Landschaft der betriebsamen Tourismusregion von heute. Es ist eine abgeschiedene Gegend, sagt Emmerich Heilinger, langjähriger Geschäftsführer des milchwirtschaftlichen Vereins Allgäu-Schwaben. Die großen Handelswege, die gingen dann Regensburg, Augsburg am Allgäu etwas vorbei. Und wie sah das Allgäu aus? Vieh war schon immer da, schon die alten Kelten, die Alemannen und alle, die nachfolgten, hatten die Viehwirtschaft hier betrieben. Auch durch die Erfahrung, dass die Landwirtschaft in Richtung Getreidebau relativ schwierig ist. Und im 18. Jahrhundert auch viele kalte Jahre führten dazu, dass also schlechte Ernte da waren. Der Flachsbau war eine Zeit lang eine gute Alternative. Neben Getreidebau, neben Milchwirtschaft natürlich, neben Wald und Moor, hat sich dann eher ein buntes Bild ergeben im Allgäu. Viehwirtschaft heißt vor allem Viehzucht und Handel. Die Milchwirtschaft spielt nur eine Nebenrolle, hat aber eine lange Tradition, wie man aus römischen Quellen weiß. Die Römer kamen in diese Region, haben sie besetzt, haben das Wissen von den Kelten auch mit übernommen und haben schriftlich niedergelegt, dass die Kelten also über die Käsereiwirtschaft sehr gut Bescheid wussten. Und sie haben auch die Produkte, sogenannten Alpkäse, mit in ihr Rom genommen, zum Verzehr und vor allen Dingen auch zur Truppenversorgung. Auch archäologische Funde aus Campodonum, dem römischen Kempten, belegen die antike Käsewirtschaft. Zum Beispiel Keramikschüsseln mit gelochtem Boden, durch den die Molke aus der frisch angesetzten Käsemasse abfließen kann. Bis ins 20. Jahrhundert gibt es solche Schüsseln, meist aber aus Holz. Was für Käse die Bauern rund um Campodonum hergestellt haben, ist nicht überliefert. Nur, dass es auch in der Antike Hart- und Weichkäse gab. Am Prinzip der Käseherstellung hat sich seither nichts geändert. Die Milch wird erwärmt und mit Lab versetzt, einer Enzymmischung aus dem Magen von Kälbern. Jahrhundertelang macht jeder Allgäuer Bauer seinen Käse selbst, mit einfachsten Mitteln, wie dies ein Bericht noch für die 1830er Jahre beschreibt. Die Feststellung der richtigen Labtemperatur geschah mit der Hand und mag etliche 20 Grad betragen haben. Gelabt wurde mit Ballenrenne, gehackte Kalbsmägen in Kugeln geformt. Die Zerkleinerung der Käsemasse und die Herstellung des Bruches geschah mit einem Rührstock aus einem jungen Tennele, bei welchem ein Kranz Äste in halber Länge stehen geblieben war. Gleichzeitig wurde auf etliche 30 Grad nachgewärmt. Die so entstandene Masse wird in einem viereckigen Kasten gepresst und der Käse später im Keller regelmäßig gesalzen. Dieser sogenannte zweiwärmige Käse soll einem Gouda geähnelt haben. Er ist allerdings deutlich kleiner, weil die Bauern nur wenige Kühe haben. Deshalb wird auch die Milch mehrere Tage zusammen verkäst. Im Sommer auf den Alpen, wie die Almen im Allgäu heißen, können größere Käse hergestellt werden, weil die Kühe vieler Bauern zusammenkommen. Dort entsteht dann auch ein Klassiker. Der Alpkäse, also ein Vorläufer vom Bergkäse, das heißt ein Käse mit relativ hoher Trockenmasse, der also haltbar ist, auch wenn es nicht allzu kühl ist. Er ist aber wohl weniger fett als heutiger Bergkäse, denn das Milchfett braucht man, um Butter und Schmalz herzustellen. Für den Verzehr, aber auch als Brennstoff für kleine Lampen. Noch magerer und ideal für kleine Milchmengen ist der Backsteinkäse. Ein viereckiger, außen rötlicher Weichkäse. Es ist ein Vorläufer vom Limburger. Auch mit einer Rotkultur, Rotschmiere sagen die Fachleute, eine Symbiose aus Milchsäurebakterien, aus Hefen, aus Brevi, Bacterium linens, die die rote Farbe geben. Das sind Keime, die in irgendwelchen Höhlen sich angesiedelt haben oder Keller. Und die wurden dann immer weiter geimpft. Und wenn ein Keller voller Rotkulturkäse ist, muss man einfach nur den jungen Käse reintun und dann bekommt er eben auch die Kultur. Aus Molke, also der Flüssigkeit, die abfließt, wenn eine frisch gestockte Käsemasse gepresst wird, und Buttermilch, die beim Buttern zurückbleibt, wird ein weiterer typischer Käse hergestellt, der Zieger. Das war ein arme Leute-Käse, der also täglich gegessen wurde. So ähnlich wie Ricotta, auch so ähnlich wie Harzer, das geht alles in die Richtung. Das Entscheidende ist eben immer, dass das Molkeneiweiß mitverwertet wurde. Jahrhundertelang essen die Allgäuer Bauern ihren Käse vor allem selbst oder liefern ihn an ihre Grundherrschaft ab, an Klöster oder Adelige. Was dann noch übrig bleibt, wird meist auf den Märkten in der Umgebung verkauft. Nur der haltbare Hartkäse auch mal über weitere Strecken exportiert. Bis 1767 eine verkehrstechnische Innovation aus dem benachbarten Vorarlberg das Allgäu erreicht. Oder wie es in einer Akte des Oberamts Bregenz heißt: die ersprießlichste Unternehmung, die Vorarlberg je gesehen und die dem gesamten Publico und dem landbeglückenden Commercio voraussichtlich übergroßen Nutzen bringen wird. Gemeint ist der Straßenbau. Die sogenannten Chausseen entstanden. Dadurch wurde der Handel angeregt, Viehhandel, auch ein Zweig, den das Allgäu schon immer gemacht hat. Und dieser Stadler kam auf die Idee, bei seinen Viehtransporten auch mal einen haltbaren Allgäuer Käse mitzunehmen und hat dann festgestellt, es ist ein gutes Geschäft und aus dem Viehhandel ist auch ein Käse-Großhandel entstanden. Franz Xaver Stadler aus Großholz, heute ein Stadtteil von Lindenberg, eröffnet in Ulm die erste Allgäuer Käsehandlung außerhalb des Allgäus. Von dort aus exportiert er seine Ware weiter über die großen Handelsstraßen und über die Donau bis nach Budapest. So erfolgreich ist sein Käsehandel, dass der Nachschub von den Bauern kaum ausreicht. Zumal die wirtschaftliche Situation im Allgäu nach Kriegen und Gebietsverlusten an Österreich nicht die beste ist. In der Schweiz, im Emmental, da werden große, wohlschmeckende Hartkäse hergestellt. Aber wegen der Zölle ist es zu teuer, sie zu importieren. Also holen die Allgäuer stattdessen kundige Sennen aus der Schweiz. Erstmals 1815. Sie stellen in der Sommersaison auf einer Alpe, wo es genug Milch gibt, die großen Allgäuer Laibe her. Ein entscheidender Fortschritt, meint Emmerich Heilinger. Emmentaler ist der große Bruder vom Bergkäse. Irgendwann, wahrscheinlich auch durch Zufall, hat man festgestellt, wenn ich den Bergkäse etwas länger, etwas wärmer stehen lasse, dann entwickelt er größere Löcher, die nicht nur Gas hatten, sondern auch Aromen. Und dann ist es noch ein relativ milder Käse, wenn er nicht allzu alt wird. Wenn ich mir so früher diese Käse anschaue, ich denke, die hatten schon, um es positiv zu sagen, relativ viel Charakter. Also die waren streng, der Allgäuer würde sagen, sie waren Räs. Und da kam der Emmentaler, der hatte eine gewisse Milde und er war auch lange haltbar. Heute würde man sagen, da passt alles. Die Emmentaler Produktion nimmt allerdings erst so richtig Fahrt auf, nachdem 1827 der Schweizer Senn Johann Althaus ins Allgäu kommt. Denn anders als seine Vorgänger bleibt er und teilt sein Wissen mit den heimischen Bauern. Nicht nur, wie man guten Käse macht, sondern auch, wie man die Milchproduktion auf Schweizer Niveau bringt. Mit der Güllewirtschaft, also dass die abgeernteten Böden nicht ausgelaugt wurden, sondern dass wieder Teile der Gülle darauf gebracht wurden, damit die Energie in den Boden zurückkam und dass mehrere Schnitte im Jahr eben auch möglich waren, damit ich eine vernünftige Futtergrundlage habe zur Milchproduktion. Nach diesem erfolgreichen Technologietransfer macht sich ein anderer Allgäuer Käsehändler, Karl Hirnbein, auf den Weg nach Norden, um dort nach neuen Käsesorten Ausschau zu halten. Er bringt 1829 aus Belgien den Limburger mit. Und auch gleich zwei erfahrene Käsemacher, die den aromatischen, fetten Weichkäse dann eine Zeit lang im Allgäu herstellen. Bald versuchten sich auch einheimische Sennen und Bauern am neuen Weichkäse. Nicht ohne Schwierigkeiten, wie ein Angestellter des Hirnbeinschen Handelshauses in Briefen beklagt. Im strengen bayerischen Winter ist das Fett im Käse so fest, dass die Molke nicht komplett abfließt. Dadurch ist der Käse zu feucht und enthält zu viel Milchzucker. Das sind ideale Bedingungen für Milchsäurebakterien und die sorgen dann für Probleme. Von Milchzucker und Bakterien wusste man zwar damals noch nichts, aber man erkannte die Ursachen für misslungene Käse und wie sie zu vermeiden sind. Da Senn Müller keinen Ofen hatte, fabrizierte er Ende April noch magere Käse. Nach der neuen Methode konnte er noch nicht fabrizieren, weil es im Frühjahr zu kühl war. Es fehlte also am gehörigen Trocknen und Salz musste überflüssig viel angewendet werden, wegen der Haltbarkeit. Aber die Kunden sind anspruchsvoll geworden, zumal die Konkurrenz immer größer wird. Die Existenz der Käsefabrikation und des Käsehandels beruht von nun an einzig noch auf guter Ware. Die großen Käsehandelsfirmen stellen aber nur einen Teil ihrer Ware selbst her. Den Rest kaufen sie bei Bauern oder den neuen Dorfsennereien. Die verkäsen Milch von mehreren Höfen zusammen, sodass auch im Tal große Emmentaler produziert werden können. Und die Bauern haben ein neues regelmäßiges Einkommen. Noch dazu ein besseres, als wenn sie alle paar Tage selbst mit den althergebrachten, einfachen Mitteln kleine Käse herstellen. Immer mehr Kühe stehen in den Ställen. Die Milchwirtschaft verdrängt endgültig den Ackerbau und dann auch die traditionsreiche Allgäuer Viehzucht. Manchmal gibt es nicht genug Pferdefuhrwerke, um die begehrten Produkte zur Kundschaft zu bringen. In dieser Situation ist es wieder, wie 80 Jahre zuvor die Chausseen, eine verkehrstechnische Innovation, die der Milchwirtschaft einen entscheidenden Schub verleiht. Die Bahn erreicht 1847 Kaufbeuren. Weiter geht es erst nach einer revolutionsbedingten Pause. Über Kempten und Immenstadt führen die Gleise dann schließlich im Oktober 1853 bis Lindau. Innerhalb der nächsten 2 Jahre steigt das Handelsvolumen des Allgäuer Käses um das 1,5-fache, bis Mitte der 1870er Jahre auf das 8-fache der Voreisenbahnzeit. Im Handbuch für Reisende im Allgäu, Lechtal und Bregenzer Wald des Kemptner Verlags Tobias Dannheimer heißt es 1856: Der Käsehandel, ein Haupthebel des Allgäuer Wohlstandes, wird sehr schwunghaft betrieben. Insbesondere ist der Verkehr nach Norddeutschland, Holland und Amerika lebhaft. Immer mehr sogenannte Galtalpen ohne Milchwirtschaft, auf denen Jungvieh den Sommer verbringt, werden in Sennalpen umgewandelt, um die weiter steigende Nachfrage zu bedienen. Nochmal das Handbuch für Reisende. Ist eine Sennalpe groß, so sind auf den höher gelegenen Weiden Ställe für das Vieh und Hütten für Melker und Hüter erbaut. Von diesen oberen Weiden muss die Milch täglich 2-mal zu der Sennhütte hinuntergebracht werden, was jederzeit auf Schlitten geschieht. Die leeren Fässer und die Schlitten müssen auf dem Rücken wieder die jähen Halden hinaufgeschleppt werden. Morgens 6 Uhr und abends 5 Uhr wird gemolken. Täglich 1-mal, und zwar vormittags, wird gekäst. Es werden fette, halbfette und magere Käse gemacht. Zu den fetten Käsen wird die Milch genommen, wie sie von den Kühen kommt. Diese heißen Runde, Schweizer oder Emmentaler Käse. Zu den Halbfetten, einer geringeren Sorte der Runden, wird die Abendmilch abgerahmt und mit der nächsten Morgenmilch zu Käsen verwendet. Backstein- oder Limburger Käse wird aus abgerahmter Milch erzeugt. Aus dem Rahm die treffliche Sennbutter gewonnen. Die Zahl der Bauern, die ihre Milch noch selbst verarbeiten, sinkt immer weiter. Der meiste Käse wird von den Handelsfirmen hergestellt oder von den vielen neuen Sennereien. Die Methoden allerdings, mit denen sie arbeiten, sind immer noch die althergebrachten. Da kann auch mal was schiefgehen. In einem Fall allerdings wurde daraus eine neue Käsesorte, Der Weißlacker ist ein Käse, den man ganz gut produzieren kann, wenn man einen Limburger im Salzbad vergisst. Der Salzgehalt im Käse ist so hoch, dass dieser Käse nicht vernünftig reifen kann zu einer Rotschmiere. Und man stellt ihn erstmal in eine kalte Ecke und nach einem halben Jahr hat er eine graue Schmiere entwickelt und daraus ist der Weißlacker entstanden. Wenn man ganz streng unterscheiden will, dann ist im Grunde genommen der Weißlacker der einzig wahre Allgäuer Käse. Und die Kramer-Gebrüder, die den Weißlacker auch königlich patentieren haben lassen, die haben gesagt, sie haben natürlich überlegt und den ganz bewusst produziert. Und so hat er auf jeden Fall eine schöne Legende mit sich gebracht. Und es gibt ihn heute noch. Teilweise firmiert er als Bierkäse. Auch wenn so ein Zufall durchaus zum Marketingerfolg wurde, ab Ende der 1880er Jahre gibt es Initiativen, die Käseherstellung zu modernisieren, zu standardisieren und mehr auf Qualität zu achten. Zu diesem Zweck gründete sich 1887 in Kempten der Milchwirtschaftliche Verein im Allgäu. Etwas mehr als 100 Jahre später wurde Emmerich Heilinger Geschäftsführer des Vereins. Man hat eine gezielte Ausbildung gemacht. Zu damaliger Zeit wurde das Wissen auch wieder nur von Mund zu Mund weitergegeben. Ein guter Käser hat es seinem Auszubildenden vielleicht beibringen können, andere eben nicht. Und man hat dann Wert darauf gelegt, dass alle eine theoretische Ausbildung haben und dass, wenn möglich, alle auch in die Molkereischulen gehen. »1890 wird in Weiler im Allgäu die erste dieser Schulen gegründet, die Lehr- und Versuchsanstalt für Emmentaler Käserei. Es dauert einige Jahre, bis die Sennereibesitzer überzeugt sind, dass so eine Schule nötig ist. Anfangs muss man um Schüler geradezu werben. Aber der Verein kümmert sich nicht nur um die Käseherstellung, sondern auch um die Herkunft der Milch. Denn, so heißt es im Vorwort zu einem Stallinspektionsprotokoll, wir sehen, dass in allen Ländern, welche wegen der Vorzüglichkeit ihrer Molkereierzeugnisse berühmt sind, die richtige Haltung und Pflege des Viehs erste und wichtigste Voraussetzung solcher besonderen Leistungen bildet. 50 Fragen enthält das Protokoll zur freiwilligen Stallkontrolle. Die Prüfer können verschimmelte Streu und schlechte Luft im Stall bemängeln, hustende Kühe, schmutziges Melkgeschirr oder schlechtes Futter. Sie beobachten, wie die Kühe gemolken und ob zuvor die Euter gereinigt werden. Denn aus schlechten Ställen kommt schlechte Milch, mit sogenannten Milchfehlern, die die Herstellung von Käse unmöglich machen. Ende der 1880er Jahre beginnt man gerade zu begreifen, welche Ursachen diese Fehler haben. Hans Vogel beschreibt sie in seinem Vortrag zur Gründung des Milchwirtschaftlichen Vereins. Der gebürtige Niederbayer war Gewerbelehrer in Memmingen und hatte sich ein eigenes Milchlabor eingerichtet. Er ist über die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Laufenden. So erklärt die Wissenschaft uns, dass die Milch gesunder Kühe zum Teil schon während des Melkens, zum Teil nachher, angesteckt wird von Bakterien, die in der Luft der Ställe, am Körper der Kühe oder in den Geschirren der Landwirte und nicht selten in denen der Käser selbst enthalten sind. Ich habe im Auftrag von Käsern in der letzten Zeit eine Reihe von Milch auf Milchfehler zu prüfen gehabt. Ich bin dann in die betreffenden Ställe gegangen und bis jetzt habe ich jedes Mal die Ursache der gefundenen Milchfehler in der Unreinlichkeit beim Melken nachweisen können. Wenn ich dann diese Leute auf den verderblichen Einfluss des hineingefallenen Kuhkotes aufmerksam machte, so wurde von den Bessergesinnten nach einigem Nachdenken dieser üble Einfluss zugegeben. Einem anderen Teile aber konnte ich am Gesicht herunterlesen, dass man sich dachte, los allakau, sots am end no allatau. Louis Pasteur hatte 1856 die Milchsäurebakterien entdeckt, aber es dauerte noch Jahrzehnte, bis man sie gezielt einsetzen konnte. Man hatte Mikroskope, man sah diese kleinen Lebewesen und konnte dann auch mit einer Temperatursteuerung, ähnlich wie man sie früher auch schon hatte, man hat Molkenkulturen früher auch schon aus Molke hergestellt, durch eine gewisse Erhitzung auf eine bestimmte Temperatur, wo eben nur bestimmte Bakterien überleben. Das hat man gemacht, man wusste es meist nicht warum. Und jetzt hat man also die Grundlagen gehabt, um es gesichert herstellen zu können. Diese Grundlagen werden an den Schulen für Sennen und Landwirte unterrichtet. Und diese Schulen produzieren auch standardisierte Bakterienkulturen, sogenannte Reinkulturen für die Käseherstellung, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Die Verbindung von milchwirtschaftlicher Tradition mit dem neuen Forschungsgebiet der Mikrobiologie ist die letzte entscheidende Innovation für die Milchwirtschaft. Aber der Verbindung von Tradition und Modernisierung sind die Allgäuer treu geblieben. Inzwischen mit Hightech. Die Innovation wird natürlich gerne angenommen, wenn ein entsprechender Ertrag dagegen steht. Und wenn wir uns auch die Hightech-Firmen hier im Allgäu anschauen, dann hat das oft mit der Landwirtschaft zu tun, mit der Milchwirtschaft. Es gibt sogar Reifungsfolien, wo der Käse in jungen Zustand reinkommt und die Folie weiß jetzt, welche Gase sie rauslassen soll und welche sie nicht rauslassen soll. Also in dieser Richtung hat sich im Allgäu doch sehr, sehr viel entwickelt. Ebenso bei der Vielfalt neuer Käsesorten. Denn die Konkurrenz kommt heute aus ganz Europa in die Supermärkte. Was heute relativ stark gemacht wird, ist, dass die Käse in Anführungsstrichen veredelt werden. Das heißt, sie werden mit einer, der Schweizer sagt, Sulz bearbeitet, Oberflächenbearbeitung. Das kann auch mal Rotwein sein oder eine Biersorte oder irgendwelche Kräuter, um den Geschmack eben noch etwas zu variieren. Die Basis sind im Wesentlichen Bergkäse und Emmentaler. Und den Bergkäse, den gibt es im Allgäu wohl schon seit 2000 Jahren. Käseland Allgäu. Renate L. hat erzählt, wie die Milchwirtschaft die Region verändert hat. Gesprochen haben Julia Fischer und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Axel Vostri. Redaktion Thomas Morawetz.